Zentrum ist krass. Alles kommt zurück, das gilt auch für dich. Schon jetzt wirst du die Konsequenzen tragen und dir deine Schuld eingestehen. Rache! Rache! Rache! Schuhe mit den Kumpels auf der Jagd, ohne Skrupel, ohne Feigheit und ohne Erbarmen. Dicker Helm, nur eine Nummer, knüppeldicke Ignoranz, doch hässliche Fressen, die vergisst man nicht. Du büßen dein ganzes Leben lang. Das wirst du büßen dein ganzes Leben lang. Das wirst du büßen dein ganzes Leben lang. Das wirst du büßen.